Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Ferdinand Graf von Zeppelin. Das Wunder von Echterdingen. Ein Abenteuerfeature von Viviane Koppelmann. Es ist der 2. Juli im Jahr 1900. Ein schöner Sommertag am Bodensee neigt sich dem Ende zu. Doch an den Ufern des drittgrößten Sees Mitteleuropas kehrt nicht wie sonst die ruhige Abendstimmung ein. Tausende Schaulustige drängen sich dicht am Bodenseeufer und schauen gebannt aufs Wasser. Ich sehe gar nichts. Jetzt wart halt ab, gleich kommt das Ding da aus der schwimmenden Halle raus. Jetzt bin ich aber gespannt, ob es dem alten Zeppelin gelingt, seine Erfindung zum Fliegen zu bekommen. Oh ja. Es ist ein seltsamer Anblick, der sich den Wartenden am Ufer bietet. Mitten auf dem See befindet sich eine riesige, schwimmende Lagerhalle, die sich mit jedem Windstoß um ihre Achse dreht. In dieser Halle soll das sonderbare Ding des alten Zeppelin auf seine große Stunde warten. Kurz nach 8 Uhr abends ist es dann soweit. Aus der Halle wird mit Hilfe von vielen Ruderbooten und hunderten Helfern ein auf einem Floß festgezurrtes Ungetüm gezogen. Komm. Oh ja. Oh, Mama, schau! Heilandsack! Das Gebilde, das da vor den Augen der Zuschauer über den See aufragt, ist ein gigantisch großer Ballon. In seiner Form erinnert er an eine Zigarre mit zwei darunter angebrachten kleinen Gondeln, in denen jeweils ein paar Männer und zwei Motoren Platz finden. Es ist ein Luftschiff. Da ist es! Schau, Mama! Gütiger Gott, und das soll fliegen! Das ist ja der Wahnsinn, ey! Seit 1891 tüftelt und baut der damals bereits 53 Jahre alte Graf Zeppelin in Friedrichshafen am Bodensee gemeinsam mit einem Team von Ingenieuren an seiner Erfindung, dem ersten Starrluftschiff. Das Starrluftschiff ist leichter als Luft und funktioniert nach dem Auftriebsprinzip. Dabei besteht der sogenannte Auftriebskörper, die Zigarre, aus einer gasdichten Hülle, die mit dem sogenannten Traggas gefüllt ist. Es ist wichtig, dass die Dichte des Gases in der abgeschlossenen Hülle kleiner ist als die der sie umgebenden Luft. Dann steigt das Luftschiff auf und kann dabei auch noch eine Last tragen. So die Theorie. Bis zu diesem Tag hat niemand so richtig an die Erfindung des Grafen geglaubt. Zu groß erscheint das Vorhaben des Unternehmers. Das Luftschiff LZ1, das steht für Luftschiff Zeppelin Nummer 1, das am 2. Juli 1900 unter dem Beifall der Zuschauer aus der schwimmenden Konstruktionshalle gezogen wird, ist eine 128 Meter lange und 11,70 Meter breite Konstruktion. Es ist damit etwas länger als ein Fußballfeld und besteht aus einem Aluminiumgerippe, bespannt mit Baumwollstoff. Riesige Aluminiumringe werden mit Querstreben verbunden, die dann die windschnittige Form der Zigarre ergeben. Im Inneren lagern sogenannte Traggaszellen, die für den Auftrieb sorgen. Gesteuert wird LZ1 von zwei Daimler-Benzinmotoren mit je 13,6 PS Leistung. Die Motoren werden gestartet. Voller Spannung beobachtet die Zuschauermenge das riesige Gefährt. Und tatsächlich, das Luftschiff erhebt sich langsam in den Himmel. Wieso kann das fliegen? Als Füllung für die Traggaszellen in Zeppelins Starrluftschiff kommen nur zwei Gase in Frage, die leichter sind als Luft. Wasserstoff oder Helium. Zur Zeit der Jahrhundertwende ist die Herstellung von Helium sehr kostspielig und kompliziert. Wasserstoff dagegen einfach und billig herzustellen. Es ist 14-mal leichter als Luft, also das ideale Gas für ein Luftschiff. Doch bei der Handhabung von Wasserstoff ist Vorsicht geboten. Es reagiert mit Sauerstoff zu hochexplosivem Knallgas. Durch Funken oder Feuer kann die gefürchtete Knallgasreaktion entstehen, die das Gas sofort in Brand setzt. Zeppelins Luftschiff Nummer 1 ist prall gefüllt mit dem hochentzündlichen Wasserstoffgas. Das Luftschiff dreht ein paar Runden über den See, macht ein paar Sink- und Steigversuche und landet bei einer Geschwindigkeit von knapp 20 Stundenkilometern nach nur 18 Minuten im 5 Kilometer entfernten Immenstadt. Es ist ein ganz großer Tag für Ferdinand Graf von Zeppelin. Der Graf gilt damals als merkwürdiger Kauz. Er hat nahezu nichts an seinem Zeppelin eigenhändig entwickelt und ist auch schon ziemlich alt, als er mit diesem ehrgeizigen Projekt beginnt. Aber er ist das Aushängeschild und größter Geldgeber. Fest von seiner Idee überzeugt, erhofft er sich, dass seine Erfindung für das deutsche Militär wertvoll sein könnte. Helft mir, das Luftschiff für Deutschlands Wehr und Sicherheit zu bauen. Wenn überhaupt Luftschiffe möglich sind, so ist es meines. Doch weder der Kaiser noch die Bevölkerung halten zunächst viel von seinem gigantischen Bauvorhaben und nennen den Grafen einen Spinner. Aber der lässt sich davon nicht beirren und arbeitet beharrlich weiter. Ganze 9 Jahre hält er an seiner Idee fest und überwindet schier unmögliche Hindernisse, finanzielle wie technische. Und nun endlich, Zeppelin ist mittlerweile 62 Jahre alt, ist der große Tag gekommen. Es ist dem Grafen tatsächlich gelungen, ein flugfähiges Luftschiff zu bauen. Er und seine Mitarbeiter fühlen sich darin bestärkt, an diesem unglaublichen Projekt weiterzuarbeiten. Noch viele weitere Luftschiffe wollen sie bauen und immer längere Strecken wollen sie fahren. Bei einem Luftschiff spricht man, genau wie bei einem Ballon, nicht vom Fliegen, sondern vom Fahren. Es gilt, alles, was schwerer ist als Luft, fliegt. Alles, was leichter ist als Luft, fährt. Doch nicht alle teilen die Begeisterung und Euphorie über den geglückten ersten Versuch des Grafen und seine Erfindung. Ich bin so frei zu behaupten, dass dieses zeppelinsche Luftschiff zu nichts anderem führen wird als zu einem Riesenfiasko. Die zeppelinschen Versuche waren höchst interessant und höchst wichtig. Sie haben aber zweifellos den unumstößlichen Beweis erbracht, dass sich ein Ballon nie praktisch verwertbar lenken lassen wird. Aber wie denkt Zeppelin selbst darüber? Wenn Sie mir beweisen, dass ich mich geirrt habe, so werde ich Ihnen auch dafür von Herzen dankbar sein. Ich nehme es keinem Menschen übel, wenn er mich für einen Toren hält. Und deshalb weiß ich doch, dass es meine Aufgabe ist, ruhig weiterzuarbeiten und meine Idee, die ich für richtig erkannt habe, weiterzuverfolgen. Wer seine Überzeugung der Nachwelt nicht zum Verständnis bringen konnte, der hat das Leben eines Narren gelebt. Der Traum vom Fliegen ist so alt wie die Menschheit selbst. Einer der ersten, der sich darüber Gedanken machte, war der Maler und Erfinder Leonardo da Vinci im 15. Jahrhundert. Er machte sich daran, das erste Flugzeug zu erfinden, theoretisch. Wenn du Fliegen einmal erlebt hast, wirst du für immer auf Erden wandeln, mit deinen Augen himmelwärts gerichtet. Denn dort bist du gewesen. Und dort wird es dich immer wieder hinziehen. Da Vinci hatte noch keine Lösung dafür, wie man so ein schweres Flugzeug in die Luft bekommen sollte. Materialien wie Holz, Papier, Stoff und Metall können ja nicht von selbst fliegen. Man braucht eine große Antriebskraft wie einen Motor. Aber der war noch nicht erfunden. Deshalb kam Da Vinci auf die Idee, dass man heiße Luft in einen Ballon füllt. Heiße Luft ist leichter als normale Luft, so seine Überlegungen. Bis heute wird zwischen den beiden Prinzipien schwerer als Luft und leichter als Luft unterschieden. Luftfahrzeuge leichter als Luft halten sich durch statischen Auftrieb in der Luft. Zu ihnen gehören alle Arten von Ballons und Luftschiffen. Luftfahrzeuge schwerer als Luft fliegen mit einem dynamischen Auftrieb. Zu ihnen zählen heute alle Arten von motorisierten Flugzeugen, Segelflieger und Hubschrauber, aber auch Gleitschirme und Hängegleiter. Erst den Brüdern Joseph und Etienne Montgolfier gelang es, 1783, rund 300 Jahre nach Da Vincis ersten Überlegungen, einen Ballon, die sogenannte Montgolfiere, zu bauen und tatsächlich auch damit aufzusteigen. Aber Ballons ließen sich schwer lenken und beherrschen. Und so machten sich die Menschen weiter auf die Suche nach einem geeigneteren Flugapparat. Sie suchten sich Anregung aus der Tierwelt und bauten Flügelapparate und Vorläufer der heutigen Flugzeuge. Einer der ersten, der damit Erfolg hatte, war Otto Lilienthal, noch einmal 100 Jahre später. Bei einem seiner Flugexperimente rannte er mit seinem sogenannten Normalsegelapparat einen Hügel hinunter und stieg dann für kurze Momente in die Luft. Dieser Normalsegelapparat gilt als das erste in Serie gebaute und verkaufte Flugzeug der Geschichte. Doch am 9. August 1896 stürzte Lilienthal tödlich ab. Die ersten, die mit einem Motorflugzeug in die Luft stiegen, waren die Brüder Wilbur und Orville Wright. Das war am 17. Dezember 1903. Der Motorflug war erfunden. Es sollte jedoch noch einige Jahrzehnte dauern, bis die ersten Passagiere mit an Bord durften. In der Zwischenzeit machte sich ein eigenwilliger Erfinder aus Deutschland, Ferdinand Graf von Zeppelin, daran, motorisierte Ballons zu entwickeln, die Zeppeline. Nach dem Tod des Grafen Zeppelin und dem Ende des Krieges wird Hugo Eckener sein Nachfolger und übernimmt die Leitung des Konzerns. Er ist ein erfahrener Luftschiffkapitän und hat bereits viele Jahre eng mit dem Grafen zusammengearbeitet. Doch kurz nach dem Krieg haben die Zeppeline keine militärische Zukunft mehr. Bis auf die beliebten Freizeitausflüge verlieren sie mehr und mehr an Bedeutung. Und es scheint zunächst fast so, als wäre die Ära der Luftschiffe mit dem Tod des Grafen beendet. Dabei haben sich Entwicklung und technische Möglichkeiten der Luftschiffe in der Zwischenzeit massiv verbessert. Sie haben jetzt schon mehr als 10.000 Kilometer Reichweite. Nur wenige Jahre später überquert der erste Zeppelin den Atlantik und verbindet Europa mit den USA erstmals als Passagierflug. Ein neues Zeitalter des Reisens bricht an. Die große Zeit der Zeppeline, die bricht tatsächlich so Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre an mit Hugo Eckener, der sich so als Nachfolger des Grafen Zeppelin sah und auch ein bisschen inszenierte und der es zu seinem erklärten Ziel gemacht hat, eben einen Interkontinentalverkehr mit Luftschiffen zu errichten. Also eben Europa, Nordamerika, Europa, Südamerika und wenn möglich dann auch nach Osten, nach Asien. Und da hat er alles gewagt und wirklich die Werbetrommel gerührt. Er war Journalist, er wusste also, was ankommt und wie man die Presse begeistert. Nur ein Jahr nach Charles Lindberghs berühmtem Alleinflug über den Atlantik tritt das Luftschiff LZ-127, Graf Zeppelin, am 11. Oktober 1929 seine Jungfernfahrt an und fährt von Friedrichshafen in die USA. Die Fahrt dauert 111 Stunden und 44 Minuten, halb so lang wie eine Überquerung per Schiff und endet am 15. Oktober. Eckener hat diesen Termin ganz bewusst gewählt, fällt er doch mit dem überlieferten Datum der Entdeckung Amerikas durch Christopher Columbus 1492 zusammen und wird so zu einem symbolträchtigen Datum. Das Luftschiff LZ-127, Graf Zeppelin, hat eine Länge von 236,6 Metern und einen Durchmesser von 30,5 Metern. Sein Traggasvolumen beträgt 105.000 Kubikmeter. Der Antrieb besteht aus 5 Otto-Motoren der Firma Maybach mit einer Gesamtleistung von 2850 PS. Insgesamt 1,7 Millionen Kilometer legt das Luftschiff zurück bei 590 unfallfreien Fahrten, darunter 150 Atlantiküberquerungen und rund 17.177 Fahrtstunden. Das sind zusammengerechnet etwas mehr als 2 Jahre. Alles in allem werden 34.000 Passagiere befördert. Auch dieses Luftschiff ist wieder mit Wasserstoff gefüllt. Um aller Welt zu beweisen, dass Zeppeline auch extremen Wetterbedingungen ausgesetzt werden können, macht Eckener diverse Fahrten. 1929 eine Orientfahrt, 1930 die erste Südamerika-Fahrt, gefolgt von einer Polarfahrt im Jahr 1931. Doch seine spektakulärste Fahrt ist eine andere, wie Barbara Weibel zu berichten weiß. Ich denke, seine aufsehenerregendste Fahrt, die spektakulärste, die er gemacht hat, war 1929 eine Weltrundfahrt mit dem Luftschiff LZ-127 Graf Zeppelin. Auch das wieder sehr bewusst und geschickt gewählt, dieses Luftschiff eben nach dem alten, bekannten und beliebten Grafen zu benennen. Und da ist er im August 1929 angetreten, mit 4 Zwischenstopps eben einmal um die Welt zu fahren. Und das war etwas, was so in der Weise noch nicht da war, ein Luftschiff noch gar nicht. Mehrere Flugzeuge haben das mit unendlich vielen Zwischenstopps vorher schon mal gemacht, aber eben in wenigen Tagen einfach einmal um die Erde zu fahren, das war wirklich was nie Dagewesenes, was Neues. Ursprünglich wird LZ-127 als ein Versuchsschiff konzipiert, um zu testen, für welche Regionen und Wetterbedingungen das Luftschiff sich eignet. Deshalb finden bei der Weltfahrt nur 20 Passagiere und noch mal fast so viel Besatzung Platz an Bord. Untergebracht sind die Gäste in 10 Doppelkabinen. Doch wer reist mit bei dieser legendären Fahrt? Das waren im Wesentlichen Journalisten, die sollten ja positiv darüber berichten und das Zeppelin-Fieber befeuern und anstacheln. Und dann waren aber auch wichtige Politiker dabei, potenzielle Geldgeber. Es war auch ein zahlender Passagier dabei, ein Schweizer, dem das so wichtig war, der einfach die Fahrt auch mitfinanziert hat. Denn das kostete ja auch eine Kleinigkeit. Und ein ganz wichtiger Geldgeber war ein amerikanischer Zeitungsbesitzer, Randolph Hearst. Die Amerikaner kennen ihn sicher bis heute. Der hat zu großen Teilen diese Fahrt finanziert. Und hat dafür aber zur Bedingung gemacht, dass die Fahrt in den USA starten muss, in New York. Und dann kam noch mal viel Geld über die Philatelisten, also die Briefmarken sammeln. Oder in dem Fall gab es eben für solche Fahrten Sonderpoststempel, die man gegen eine höhere Portogebühr erwerben konnte. Und das sind bis heute begehrte Sammelobjekte. Und die haben eben auch einen großen Teil der Fahrtkosten mitfinanziert. Plus die deutsche Presse und eben jener zahlende Passagier. Südlicher Richtung erreicht Graf Zeppelin am Egal, wo das Luftschiff Graf Zeppelin auch landet, in Tokio, Rio de Janeiro, New York oder Berlin, es verursacht immer ein riesiges Medienspektakel. Mindestens 50.000 sind es, Großstädter und Landarbeiter. Innerhalb weniger Jahre gelingt es Hugo Eckener, die fliegende Zigarre in ein modernes Luftverkehrsmittel zu verwandeln. An Bord befinden sich betuchte Gäste, die es sich leisten können, für 1.500 Mark mit dem Zeppelin zu reisen. Das ist halb so viel, wie ein einfacher Arbeiter damals in einem ganzen Jahr verdient. Doch diese Reisen sind nicht sonderlich luxuriös. Die Gondel ist gerade so groß, dass alle notwendigen Räume untergebracht sind. Ja, das war nicht so groß. Also ganz vorne in dieser Gondel war der Führerstand, der Steuerstand. Dann gab es einen kleinen Kartenraum, es gab die kleine Küche, es gab einen Funkraum. Und im hinteren Teil dieser Gondel gab es 10 Passagierkabinen. Die waren nicht größer als so ein Liegewagenabteil heute in der Eisenbahn. Ganz hinten dann noch ein Damen- und ein Herrenwaschraum, nur mit Waschbecken und jeweils noch eine Toilette. Und das war's dann. Und eben den Speisesaal, ne, in den gerade so alle 20 reinpassten. Aber man konnte auch, also wenn man sich die Beine vertreten wollte, mit einem Besatzungsmitglied in den Bauch des Luftschiffes gehen. Es gab da einen Laufgang, der sich vom Bug bis zum Heck immer am Bauch entlang durchgezogen hat. Oder wer besonders mutig war, ging über so einen Seitenlaufgang, über eine außenliegende Leiter in die Motorgondeln, die eben außen dran hingen. Also da musste man einfach über so eine, nicht Strickleiter, aber eine Leiter, die da frei lag, also da runterklettern und das über 300 Meter über Meer. Ich glaube, ich hätte es mich nicht getraut. Das Luftschiff LZ-127 hält bis heute zwei Weltrekorde der Fédération Aéronautique Internationale. Zum einen hat es die längste Fahrtstrecke mit 6.384,5 Kilometern zurückgelegt. Zum anderen hat es die längste durchgehende Fahrtdauer von 71 Stunden gemeistert. Beide Rekorde werden Hugo Eckener zuerkannt. LZ-127 Graf Zeppelin, eine Weltsensation. New York ist in Ekstase und will die Zeppeliner feiern. Obwohl das Luftschiff LZ-127 einen Rekord nach dem anderen einholt, bleibt der Transatlantik-Flugverkehr ein Verlustgeschäft. Der Bau eines neuen, moderneren Luftschiffes ist lange Zeit fraglich. Erst nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten kann Eckener 1935 mit dem Bau des größten, modernsten und letzten Zeppelins beginnen, dem LZ-129, die Hindenburg. Eckener konnte an sich nicht viel mit den Nationalsozialisten anfangen. Er gilt auch als Systemgegner. Aber er hat seine Kompromisse gemacht, denn er brauchte, wie Zeppelin damals auch schon, er brauchte den Staat als Geldgeber für seine Pläne. Die Nationalsozialisten knüpfen ihre Bereitschaft, den Luxus Zeppelin zu bauen, an ein paar Bedingungen. Die Nationalsozialisten haben natürlich sofort erkannt, eine Hakenkreuzfahne auf diesen riesigen Leitwerken des Luftschiffes, das ist ein Hingucker. Und haben dann gesagt, okay, wir finanzieren den Bau der Hindenburg zu Ende, aber dafür werden die Luftschiffe eben auch zu Propagandafahrten eingesetzt. Und eine der ersten Fahrten, die dann das neue Luftschiff Hindenburg gemacht hat, zusammen mit dem Graf Zeppelin, war eine mehrtägige Fahrt über ganz Deutschland, um eben die Ziele Hitlers zu propagieren. Es wurde ein Wahllokal sogar an Bord der Luftschiffe eingerichtet. Es schalten also Propagandareden über jeder Stadt, über der der Zeppelin war, aus dem Luftschiff. Also es wurde ein riesen Medienspektakel auch daraus gemacht. Und zum Beispiel die Eröffnung der Olympiade 1936, da ist auch die Hindenburg nach Berlin geflogen, kreiste über dem Stadion. Also eben ja alles als Beeindruckungspotenzial für den NS-Staat. Die Hindenburg wird nach dem deutschen Reichspräsidenten Paul Hindenburg benannt und ist das größte jemals gebaute Zeppelin-Luftschiff. Mit 200.000 Kubikmetern hat dieses Luftschiff fast das doppelte Traggasvolumen seines Vorgängers, L-127 Graf Zeppelin. Es ist 245 Meter lang, vergleichbar mit zwei nebeneinander liegenden Fußballfeldern, und hat einen Durchmesser von 41,2 Metern. Das entspricht ungefähr einem 13-stöckigen Hochhaus. Es hat eine Tragkraft von 100 Tonnen. Vier Dieselmotoren von insgesamt 5000 PS bewegen das Luftschiff bei einer Höchstgeschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde. Mit diesen Ausmaßen nähert es sich dem Volumen der Titanic, die 269,4 Meter lang, 66,5 Meter hoch und 28 Meter breit war. Dieser riesige Zeppelin wiegt dabei aber nicht mehr als eine Diesellok, dank seiner ultraleichten Aluminiumträger. Am 4. März 1936 macht die Hindenburg ihre Jungfernfahrt. Technisch ist dieses Luftschiff auf eine Füllung mit dem unbrennbaren Heliumgas ausgelegt, das damals nur in den USA in größeren Mengen zur Verfügung steht. Doch die politischen Spannungen zwischen Hitler-Deutschland und den USA verhindern die Heliumfüllung, sodass wieder auf eine Wasserstoffgasfüllung zurückgegriffen werden muss. In dem neuen Luftschiff kann Hugo Eckener schließlich seine Träume von einem angemessenen, komfortablen und modernen Passagierluftschiff umsetzen. Anders als noch im LZ-127 Graf Zeppelin sind die Schlafkabinen im Inneren des Zeppelins untergebracht. Der Passagierbereich ist in zwei Decks unterteilt, A und B. Das obere Hauptdeck A hat eine Breite von 22 Metern und 14 Meter Länge. Auf der einen Fensterseite befindet sich ein großer Speisesaal mit einer eigenen Promenade. Auf der anderen Seite eine Wandelhalle und ein Schreib- und Lesezimmer. Anders als in einem Flugzeug lassen sich alle Fenster öffnen, sodass man sich während der Fahrt hinauslehnen kann, um ungestört die Landschaft zu beobachten und Fotos zu machen. Zwischen diesen beiden Fensterbereichen befinden sich 25 Doppelbettkabinen, jeweils mit einem Waschbecken mit fließendem warmen und kaltem Wasser und einem kleinen Schrank ausgestattet. 10 zusätzliche Kabinen mit eigenen Fenstern befinden sich im Unterdeck B. Dort sind auch die Gästetoiletten und Badezimmer, die Küche, die Mannschafts- und Offiziersmesse und die Bar untergebracht. Und dann natürlich ganz schick und im Unterschied zum LZ-127 gab es einen eigenen Rauchsalon. Und jetzt kann man sich vorstellen, Rauchen an Bord eines wasserstoffgefüllten Luftschiffes, das ist also echt eine Sensation. Man hat da auch alle Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, die da möglich waren, hat diesen Raum also etwas unter Überdruck gesetzt, dass also möglichst kein Luftaustausch mit den anderen Räumen war. Es gab eine doppelte Tür, also es war immer eine Türe zu, wenn die so eine Schleusentür, also eine ging auf, die andere ging zu, sodass also auch da möglichst wenig Luftaustausch war. Und diese Schleusentür ging immer an der kleinen Bar vorbei und der Bar-Steward war derjenige, der einen rauslasste und aufpasste, dass keiner mit einer brennenden Zigarette den Raum verlassen hat. Doch nur ein Jahr nach seiner Jungfernfahrt tritt das fliegende Luxushotel seine schicksalhaft tragische letzte Reise an. Es kommt zu einem erschütternden Unglück, als die Hindenburg am 6. Mai 1937 in Lakehurst in den USA planmäßig landen möchte. Der amerikanische Radiomoderator Morrison ist damals vor Ort und berichtet live. Als die Hindenburg zur Landung ansetzt, scheint zunächst alles nach Plan zu verlaufen. Doch dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Es ist fürchterlich, oh mein Gott. Auf einmal steht es in Flammen und stürzt einfach ab auf die Bodenmannschaft herunter. Das ist eine der furchtbarsten Katastrophen der Welt. Die Flammen schießen 100 bis 150, 200 Meter hoch in den Himmel. Was für ein schrecklicher Ort, meine Damen und Herren. All dieser Rauch und diese Flammen. Vor den Augen der anwesenden Zeugen und erstmals auch live im Radio ereignet sich das schreckliche Unglück der Hindenburg. In 32 Sekunden ist alles vorbei. 36 Menschen kommen dabei ums Leben. Zahlreiche Personen erleiden schwere Verletzungen. Also letztendlich muss man konstatieren, dass das Unglück bis heute nicht wirklich aufgeklärt ist und dass man eigentlich nur Mutmaßungen anstellen kann. Also mir scheint am plausibelsten einfach immer noch das, was im Untersuchungsbericht dann auch festgehalten ist als die möglichste Ursache, dass eben vermutlich durch Spannungen im Luftschiffkörper aufgrund von engen Kurven, die man fahren musste, weil der Wind umsprang, dass möglicherweise ein Spanndraht gerissen ist und dieser Draht, der ja eben unter Spannung stand, dann einfach ein großes Leck in eine der hinteren Zellen gerissen hat, sodass auf einmal eine große Menge an Gas, an Wasserstoffgas austreten konnte, die dann aufgrund des langsamen Tempos im Landevorgang einfach nicht mehr weggeweht wurde vom Fahrtwind, sodass diese entsprechende Konzentration von Wasserstoffgas und dann eben in Verbindung mit Sauerstoff einfach über dem Luftschiff stand. Und dann war ja Gewitterstimmung und es gibt eben dann einfach eine elektrostatische Aufladung. Da kann es ja leicht zu Funkenbildung kommen, sodass es zu dieser Katastrophe kam. Die Bilder von der Katastrophe gehen um die ganze Welt und bedeuten gleichzeitig das Ende der Zeppelin-Luftfahrt und das Ende der Luftschiff-Ära. Doch das Hindenburg-Unglück ist nicht Grund allein. Was es dann aber spätestens beendet hätte und auch beendet hat, war ja dann der Zweite Weltkrieg. Und danach war die Zeit der Zeppeline einfach vorbei. Das Flugzeug hat im Zweiten Weltkrieg so eine starke Fortentwicklung gefunden. Das hat sich auch schon Ende der 30er Jahre angedeutet. Also diese großen Ozeanklipper, die konnten ähnlich viele Passagiere dann über den Atlantik transportieren und nonstop fliegen. Und die Flugzeuge brauchen einfach weniger aufwendige Infrastruktur, sind letztendlich wirtschaftlicher, billiger. Es wird zwar noch ein weiteres Luftschiff, LZ-130 Graf Zeppelin II, gebaut, doch aufgrund kriegsbedingter Materialengpässe werden sowohl LZ-127 als auch das gerade fertiggestellte LZ-130 abgewrackt. Das Ende der Zeppeline scheint damit endgültig besiegelt. Ganze 60 Jahre soll es dauern, ehe 1997 wieder ein Zeppelin von Friedrichshafen aus in die Luft steigt. Doch mit seinen historischen Vorgängern hat der Zeppelin NT nicht mehr viel gemeinsam. NT, das steht für neue Technologie. Im Gegensatz zu seinen historischen Vorgängern ist der NT kein Starrluftschiff, sondern ein halbstarres Luftschiff mit einer Dreiecksträgerstruktur. Es verfügt über ein neuartiges Antriebs- und Steuerungskonzept und kann durch seine schwenkbaren Propeller wie ein Hubschrauber starten und landen. Im Gegensatz zu den früheren Modellen benötigt es keine große Bodenmannschaft. Mit einer Länge von 75 Metern und einer Breite von 19,50 Meter ist es entschieden kleiner als die alten Zeppeline. Mit 200 PS erreicht es eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 115 Stundenkilometern. Neben zwei Besatzungsmitgliedern, bestehend aus dem Kapitän und einer Stewardess, haben maximal 12 Personen Platz in der Gondel. Aber der wichtigste Unterschied ist, dass, anders als alle vorherigen Modelle, der NT ausschließlich mit Helium gefüllt ist. Wozu diese neuen Zeppeline heute verwendet werden und wieso es überhaupt wieder Zeppeline gibt, erklärt der Luftschiffkapitän Fritz Günther von der deutschen Zeppelin-Reederei in Friedrichshafen so. Es hat sich natürlich die Frage gestellt, Zeppelin, Geschichte hier am See, kann man wieder was Neues machen? Und man hat ja auch erst nur angedacht, eine Studie anzufertigen. A, ist es möglich, überhaupt mit den heutigen rechtlichen Bestimmungen ein Luftschiff zu bauen und zuzulassen? Und wenn man den Bau und die Zulassung durch hat, kann man daraus auch ein Geschäftsfeld machen. Und so ging das dann Schritt für Schritt. Und heute ist es eine Ikone, denn man konzentriert sich hier am Bodensee ja nicht nur auf die Industrie, sondern man versucht ja auch im Tourismus vorwärts zu kommen. Und da sind wir, wenn auch nur ein kleiner Teil, aber doch schon eine gesetzte Größe, was den lokalen Tourismus am Bodensee betrifft. Der NT-Zeppelin zieht also wieder, ganz wie zu Graf von Zeppelins Zeiten, seine Runden über den Bodensee und beglückt Touristen und Zeppelin-Enthusiasten damit. Ob jung, ob alt, ob reich oder arm, die Passagiere sind so vielfältig wie international. Zusätzlich finden diese neuen Zeppeline ganz neue Einsatzgebiete und erfüllen wichtige und höchst spannende Aufgaben im wissenschaftlichen Bereich. Manchmal tut mir das persönlich ein bisschen leid, weil viele nördlich der Donau wissen überhaupt gar nicht so recht, was wir auch im wissenschaftlichen Bereich machen, denn wir sind auch viel wissenschaftlich unterwegs, wo man das Luftschiff als Plattform nimmt, da es kein Luftfahrzeug gibt, das das kann. Es hat sich herausgestellt, dass die technische Voraussetzung, das Luftschiff über Stunden nahezu bewegungslos in der Luft zu halten, besonders für Forschungszwecke von großem Nutzen sein kann. Wir waren vor 2 Jahren fast 11 Wochen in Finnland gewesen. Dort sind wir geflogen, ca. 400 Kilometer südlich vom Polarkreis und waren für ein Projekt unterwegs, in dem 24 oder 26 Universitäten mit involviert waren. Und da ging es alles zum Thema Klima, atmosphärische Forschung in der erdnahen atmosphärischen Schicht. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo auch das Luftschiff im Rahmen der wissenschaftlichen Dinge in verschiedenen Nischen schon eine ernsthafte Berechtigung hat. Da die neuen Zeppeline zum Abheben einen dynamischen Auftrieb durch ihre Motoren benötigen, fliegen sie. Ihre historischen Vorgänger sind gefahren. Nur Berufspiloten dürfen eine Ausbildung zum Luftschiffkapitän antreten. Was das Faszinierende am Zeppelin auch heute über 100 Jahre nach seiner Erfindung ist, fasst Fritz Günther in seine eigenen Worte. Von Haus aus bin ich auch Berufspilot. Es ist dieser Typ Zeppelin NT, also NT für neue Technologie, also diese moderne Technik, mit der sie umzugehen haben, dann trotzdem diese Fliegerei, die sich dennoch, egal ob sie ein Glascockpit haben, Flight by Wire oder sonst irgendwas, müssen sie sich sehr stark mit der Natur auseinandersetzen, mit den Wetterbedingungen. Also wir müssen eine Wettervorhersage ganz, ganz anders interpretieren und lesen als jeder andere Pilot. Allein dieses Zusammenspiel zwischen Technik und der doch existierenden Naturgewalten, das ist schon mal höllisch interessant. Des Weiteren ist es so, man muss es mögen, das ist nicht jedermanns Sache, aber so im Schnitt sind wir im Jahr unterwegs so um die 120 Tage. Also wenn Sie Berlin, Frankfurt, Friedrichshafen oder wir gehen jetzt in die Schweiz nach Zürich oder Großstädte in den USA, wenn Sie da in 1000 Fuß fliegen oder wenn Sie am Meer lang fliegen in Japan und das kommt mit Mal aus dem Nebel, sehen Sie dann irgendwo in Fujiyama und so, das ist beeindruckend. Wenn Sie für wissenschaftliche Projekte fliegen und Sie die mitbegleiten von der beginnenden Idee zur ersten Testreihe und dann tatsächlich zum Einsatz, das erweitert Ihr Berufsbild, Ihr Berufsspektrum enorm. Und demzufolge, viele denken ja, gut, wir haben nur ein Schiff, das fliegt ja am Bodensee im Dreieck. Dem ist nicht so. Wir haben also noch viele andere Dinge, die dann auch die berufliche Fliegerei sehr, sehr interessant machen. Und das alles in Kombination, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Hätte der alte Graf vor über 100 Jahren nicht so viel Durchhaltevermögen und Glauben an seine Erfindung bewiesen, wären seine Zeppeline womöglich nie durch die Lüfte gefahren. Es war ein Wunder nötig, damit es tatsächlich klappte. Und doch hat Graf Zeppelin es der ganzen Welt bewiesen. Man muss nur wollen und daran glauben. Dann wird es auch gelingen. Auf Wiederhören bei Audible.